Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. For our lives. Für unser Leben. And in Christ. In Christus. We thank you for it. Danke dafür. We ask you to bless these thoughts in Jesus' name. Wir bitten dich, segne diese Gedanken in Jesu Namen. Amen. Amen. Let's look at 2 Corinthians 3. Wir wollen 2. Korinther 3 ansehen. Maybe starting with verse 15. Fangen wir vielleicht beim Vers 15 an. But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. But whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. And you're born again. Und du bist wiedergeboren. The scales are taken off the eyes. Diese Schleier kommen weg von den Augen. And it's such a beautiful experience. Und das ist so eine schöne Erfahrung. And we bear witness to it. Und wir zeugen davon. Someone comes to church 1 week, 2 weeks, a month. Es kommt jemand in die Gemeinde, 1-2 Wochen oder ein Monat. They don't understand. They see nothing. Sie verstehen das noch nicht und sie sehen eigentlich nichts. I remember when I was in Bible school. Ich erinnere mich, als ich in die Bibelschule ging. We had this girl from New Jersey. Da gab es ein Mädchen aus New Jersey. And she was in a gang. Sie war da in so einer Clique. She was from New York area. Sie kam aus der Gegend aus New York. And her school was one of the toughest schools you could be in. Und die Schule, in die sie ging, war eine der rauesten Schulen, in die man gehen konnte. 16-year-old girl. 16 Jahre war das carried Mädchen a knife on her all the time. Sie hat ununterbrochen ein Messer bei sich getragen. Tough as nails. Ganz ja. And I knew her teacher. She was in our Bible school. She was in our church in New Jersey. Und ich kannte ihren Lehrer. Sie war nämlich bei uns in ihre Lehrerin. Sie war bei uns in der Gemeinde in New Jersey. A black lady. Eine farbige And Frau. And she brought this girl to the Bible study. Und sie hat dieses Mädchen zu dieser Bibelrunde gebracht. I met her. Ich habe sie dort kennengelernt. And this teacher said, "We've got to pray for this girl." Und diese Lehrerin hat gesagt, du musst für dieses Mädchen beten. She's got to get saved. Sie muss errettet werden. So she moved up to Bible school. Sie ist dann in die Bibelschule hinübergewechselt. And she was in the high school there. Und sie ging dort ins Gymnasium. And she was just walking death. Und sie war der wandelnde Tod. She came one night to church. Sie kam eines Abends in die Gemeinde. And I was waiting for her. Und ich wartete dort auf sie. And she was drinking whiskey. Und sie hat Whisky getrunken. And I took the bottle out of her hand. Und ich habe die Flasche aus der Hand genommen. Said, "What are you doing with this whiskey?" Und habe gesagt, was machst du denn mit diesem Whisky? And she got so mad. Und sie ist darüber so zornig geworden. I was running around the car. Ich bin dann ums Auto herumgelaufen. And she was so mad. Und sie war so wütend. That I gave it back to her. Dass ich sie wieder zurückgegeben habe. I thought she was gonna kill me. Ich habe gedacht, sie bringt mich jetzt um. Take it. I'm not gonna. Oh my gosh! I thought. It's like a wild animal. Es wie ein wildes Tier, habe ich mir gedacht. And I thought there's just no hope for her. It just seems like she's so blind. Ich habe mir gedacht, da gibt's doch keine Hoffnung für die. Die scheint so blind zu sein. She went back down New Jersey for a weekend. Und sie ist dann für ein Wochenende wieder nach New and Jersey I thought, gefahren. That's the end of her. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt das Ende für sie. And then it came Sunday night or Monday or something. Und am Montag dann darauf ist sie wieder and gekommen. And I was in the chapel. Und ich war dort in der And suddenly Kapelle. I hear this Bob. Und They plötzlich habe ich Bob gehört, wie mich jemand da gerufen hat, Bob. And I looked. Ich habe geschaut. There's this girl with a smile from ear to ear. Und da war dieses Mädchen und sie hatte ein breites Lächeln von einem Ohr zum anderen. And like every tooth shining. Und jeder Zahn hat geglänzt. Running across the chapel. Und die ist durch die Gemeinde da gestürmt. And she stopped. Hat innegehalten. And said, "I got saved." Und hat gesagt, ich wurde errettet. Like the veil was gone. Einfach der Schleier war wow. weg. And that's what happens to us. Und so ist es auch mit uns. That's what happened to us. So ist es mit uns geschehen. But it's also what continues to happen to us. Aber das geschieht auch nach wie vor mit uns. So. Now watch this. If we look at verse 9. Schaut euch einmal den Vers 9 let's an. Go back to verse 4 from last week for a moment. Wir schauen jetzt zunächst zum Vers 4 von letzter Woche. Such confidence we have through Christ toward God. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu denken als aus uns selbst. But our adequacy is from God. sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. And that's what this whole process is all about. Und darum geht es in diesem gesamten Prozess. Increasing zunehmen in our awareness, in unserem Bewusstsein and understanding und in unserem Verständnis and experience und in unserer Erfahrung, that our adequacy really does come from God. Nämlich dass unsere Fähigkeit wirklich von Gott kommt. But who also made us adequate as servants of a new covenant? Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Not of the letter, nicht des Buchstabens, but of the Spirit, sondern des Geistes. For the letter kills, denn der Buchstabe tötet, but the Spirit gives life. Der Geist aber macht lebendig. We have all killed people. Wir haben alle Menschen getötet schon. We all have functioned in the letter. Wir haben alle gemäß des Buchstabens schon and funktioniert. We all function in the letter at times without knowing it. Und wir machen es auch jetzt noch, dass wir im Buchstaben funktionieren, Galatians ohne es zu 5:13, wissen. Und in Galater 5:13 we destroy each other. Heißt es, wir zerstören einander. And churches that were glorious at one time, und Gemeinden, die einst Herrlichkeit hatten, they just stop, die haben einfach aufgehört. Like a car without gas. Wie ein Auto, dem das Benzin ausgeht. The letter kills. Der Buchstabe tötet. The Spirit gives life. Aber der Geist gibt das Leben. Now verse 7. If the ministry of death, Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes in letters engraved on stones came with glory, mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, because of the glory of his face, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, fading as it was, die doch verging. How will the ministry of the Spirit fail to be even more with glory? Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? And if the ministry of condemnation has glory, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, how much more does the ministry of righteousness abound in glory? So ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. For indeed, what had glory in the case has no glory because of the glory that surpasses it. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. For if that which fades away was with glory, also wenn das, was vergänglich ist, schon Herrlichkeit hatte, much more that which remains is in glory. Wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Just want to add this real quick. Ich möchte noch eines schnell anfügen. The glory that Moses had was fading. Die Herrlichkeit, die Mose hatte, sie verging. And much of the times the glory that we have fades. Sehr oft ist es bei uns so, die Herrlichkeit, die wir haben, sie vergeht wieder. Vers 12. Therefore, having such a hope, we use great boldness in our speech. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. And are not like Moses, und tun nicht wie Mose, who used to put a veil over his face, der eine Decke über sein Angesicht legte, so that the sons of Israel would not look intently at the end of what was fading, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Interesting, Moses had to cover his face. Es ist interessant, Mose musste sein Gesicht bedecken, because he didn't want Israel to see the glory fade. Weil er nicht wollte, dass die Israeliten sahen, wie die Herrlichkeit verging. I'm trying to make an application to us tonight. Ich versuche eine Anwendung für uns heute Abend herauszuholen. Because in Galatians 3:1, so oftentimes we go back under the law. Weil in Galater 3:1 heißt es, dass wir so oft wieder zurückkehren unter das Gesetz. When we're in the Spirit, we're not like Moses. Und wenn wir im Geist sind, dann sind wir nicht wie Mose. But when we're not in the Spirit, we're just like Moses. Aber wenn wir nicht im Geist sind, dann sind wir genauso wie Mose. Who has bewitched you? Der euch bewitched. Verhext hat, ja. Yeah. It says in Galatians 3:1. Heißt es in Galater 3:1. Then he says in verse 2. Und in Vers 2. Answer me this question. Gib mir folgende Antwort. Did you receive the Holy Spirit by doing something? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch das Tun von Dingen? Or by hearing something? Oder indem ihr etwas gehört habt? What system are you under now? Unter welchem System seid ihr jetzt? And we can go so quickly back under Moses. Wir können uns so schnell wieder zu Mose hinbewegen und unter ihn sein. It's a process that we talked about last week. Und das ist ein Prozess, von dem wir letzte Woche auch gesprochen haben. Verse 1 of chapter 4. Vers 1 von Kapitel 4. Since we have this kind of a ministry, darum, da wir diesen Dienst haben, we faint not, da ermatten wir nicht, if we receive mercy. Weil wir ja Erbarmen gefunden haben. We have a strange kind of ministry. Wir haben einen seltsamen Dienst. We're decreasing. Wir werden weniger. So Christ can increase. Damit Christus zunehmen kann. But this decreasing sometimes takes a long time. Aber dieser Prozess des Abnehmens braucht seine Zeit. And we faint. Und wir ermatten. When we see the glory fade. Wenn wir sehen, wie die Herrlichkeit vergeht. How often I remember when I used to play the guitar and sing. Wie oft, ich erinnere mich, als ich die Gitarre spielte und dazu sang. Ich war da so aufgeregt. And then the pastor said, Rob, can you sing on Sunday? Und dann hat mich der Pastor gefragt, Robert, kannst du am Sonntag singen? I practiced that song 200 times at home. Ich glaube, ich habe dieses Lied 200 Mal zu Hause geprobiert und geprobt. It gave me such joy. Und das hat mir so viel Freude gegeben. And after I sang it, und nachdem ich es dann gesungen hatte, it was like I was so immature. Ich war so unreif. That I was just waiting for everybody's response. Dass ich einfach darauf wartete, wie reagiert jetzt jeder. I mean, that whole song was my identity. Dieses Lied, das war meine Identität. And it was such a fading glory. Das war eine so vergängliche Herrlichkeit. And it was like everyone I talked to, I was just waiting, like. Also mit jedem, dem ich da sprach, da habe ich einfach darauf gewartet. Ja. Tell me how you liked it. Come on. Sag mir doch jetzt, wie du Did das gemacht hast. Guitar well or what? Habe ich die Gitarre gut gespielt oder was? Good or what? Come on. Habe ich gut gesungen oder was? Na komm. Na, sag doch was. Somebody. Sag doch irgendwas. Like so incredibly self-conscious. Ich war so auf mich selbst bezogen. So unglaublich. Even in a confident way. Sogar auf zuversichtliche Weise. But it's such a fading glory. Aber es ist doch so eine vergängliche But Herrlichkeit. It's so much a part of our life in the beginning. Aber es ist solch ein großer Teil, vor allem am Anfang. You can't even help it. Und du kannst dich dagegen gar nicht wehren. But when the glory fades, I like what Moses did. Aber wenn diese Herrlichkeit vergeht, und da mag ich, was Mose tat. There's no condemnation. He covered his face. Es gibt da keine Verdammnis dafür. Er hat sein Gesicht bedeckt. It was something between him and the Lord. Es war etwas zwischen ihm und dem Herrn. And I wonder how often. Und ich frage mich, wie oft people quit. Leute einfach weggehen. Because the glory faded. Weil die Herrlichkeit vergeht. They had glory. Sie hatten Herrlichkeit. They got saved. Sie wurden errettet. I remember when they got saved. Ich erinnere mich, als sie errettet wurden. I remember when they gave a testimony. Ich erinnere mich, als sie Zeugnis davon ablegten. I remember when they preached with me. Ich erinnere mich, als sie predigten mit mir. I remember when they led someone to the Lord. Ich erinnere mich, als sie jemanden zum Herrn führten. When they were bold. Als sie mutig waren, when they memorize scripture, als sie die Schriftverse auswendig lernten, and suddenly it's all gone. Und plötzlich ist das alles weg. Why? Warum? The glory faded. Die Herrlichkeit, sie verblasste. And so did they. Und so war es auch bei ihnen. You know, no flesh, 1 Corinthians 1:29. 1. Korinther 1:29. No flesh will glory in his presence. Kein Fleisch wird sich in seiner Gegenwart rühmen. That speaks of the bema seat. Da ist die Rede vom Gerichtsstuhl. But it also speaks of right now. Aber es spricht doch von der Zeit jetzt. I cannot glory in his presence. Ich kann mich in seiner Gegenwart nicht rühmen. And not expect the glory to fade. Und dann nicht erwarten, dass die Herrlichkeit nicht vergeht. But this is a process. Aber das ist ein Prozess. And there's no condemnation. Und es gibt keine Verdammnis. And when the glory fades, und wenn diese Herrlichkeit verblasst, there's mercy. Dann gibt es Barmherzigkeit. And there's a veil. Und es gibt einen Schleier. And Moses didn't want anyone to see the glory fade away. Und Mose wollte, dass keiner sah, wie diese Herrlichkeit verging. What's amazing to me is that God, und was so erstaunlich ist für mich, can ist, dass glorify Gott himself despite us. Sich trotz unserer selbst verherrlichen kann. We go to the street, Wir gehen auf die Straße. There's a guy who's completely in the flesh. Da ist ein Mann, der ist total im Fleisch. He's preaching away. He is into himself. Der predigt, aber er ist ganz bei sich selbst. He thinks he's Billy Graham. Er glaubt, er ist der Billy Graham. And you know what? Und wisst ihr was? God doesn't care. Gott ist es gleich. God still glorifies himself through him. Gott verherrlicht sich trotzdem durch ihn. If death has glory, wenn der Tod Herrlichkeit hat, how much more does life? Um wie viel mehr dann das Leben? Here's a church that's legalistic. Da gibt es eine Gemeinde, die ist legalistisch. And yet they still lead people to the Lord. Aber dennoch führen sie Herren zum Herrn. Wow. Führen sie Leute zum Herrn. Right? Warum? There's death. I mean, there's still glory. Es gibt dennoch Herrlichkeit. In the law. Im Gesetz. God still uses legalistic people. Und Gott verwendet immer noch legalistische Leute. God still uses people who, in another form of legalism. Und Gott verwendet auch Leute in einer anderen Form des Legalismus. These are not people who just throw Bible verses at you and tell you you're going to hell. Das sind nicht bloß Leute, die jetzt dir die Bibelverse entgegenschmettern und dir sagen, du kommst in die Hölle. But when I glory in myself. Aber wenn ich mich in mir selbst I'm rühme, the law. Dann bin ich unter dem Gesetz. And yet there's still glory there. Und dennoch gibt es da noch Herrlichkeit. Isn't that amazing? Dabei. Ist das nicht erstaunlich? I'm full of myself. Ich bin ganz für mich selbst. Und I'm playing the guitar. Ich spiele die Gitarre. And God still blesses people. Aber dennoch, Gott segnet noch Menschen and God dadurch. Says, if the ministry of death. Und Gott sagt, wenn dieser Dienst des Todes, I mean, this guy is just death. He's all full of himself. Also dieser Mann, der ist einfach tot. Der denkt nur an sich selbst. And people who can discern just think, oh my gosh. Und Leute, die das Unterscheidungsvermögen haben, die denken sich, oh Gott, was wow, ist los? Wow, he's just a big Krapfen. Das ist wie ein großer Krapfen. A big Krapfen of self. Ein großer Krapfen. With a lot of gushy, oozy stuff inside. Leute, just, ja. Wow. Right? And you just think, wow, is that just a big bundle of soul power or what? Du denkst, ist das jetzt ein riesiges Sammelsurium an Seelenkraft? And as a leader of the church, you have to examine. Und als Führer einer Gemeinde musst du das überprüfen. You're told to examine. So you're examining things, but there's no condemnation. Es wird dir gesagt, dass du das überprüfen sollst, aber es gibt keine Verdammnis dabei. You walk away and you think, wow. Du denkst dir, na, du gehst oh, weg und denkst was dir, that a demonstration of flesh or what? War das jetzt eine Demonstration des Fleisches oder was? And then someone walks up and says, und dann geht da jemand her und sagt, I was so blessed by that person. Ah, ich wurde von dem so gesegnet. God really spoke to me. Gott hat wirklich zu mir gesprochen. And you think, und du wow. denkst dir, wow. His ways are higher than my ways. Seine Wege sind höher als he meine Wege. He still glorifies himself. Er rühmt sich noch even with darin. Someone who's under the law. Selbst bei jemand, der unter dem Gesetz and that steht. Means they're measuring themselves. Und das bedeutet, sie messen sich selbst. That means they believe this is coming from them. Sie glauben, dass das aus ihnen kommt. That they can produce this. Dass sie da etwas bewerkstelligen können. It's like the donkey. So wie bei einem Esel. Who was walking into Jerusalem? Der nach Jerusalem hineinmarschiert. And he said, "Did you see all those people?" Und dann sagt er, habt ihr gesehen all die Leute da? He says to the other donkey. Sagt das zu den anderen Eseln. Man, they were throwing down palms in front of me. Die haben die Palmzweige da vor mir ausgebreitet. Unbelievable. Unglaublich. I mean, they just like, wow. Die waren einfach unglaublich. I never thought I was so important. Ich hab nie gewusst, dass ich so wichtig bin. But it had nothing to do with them. Aber es hatte nichts mit ihnen it zu tun. Had to do with who was riding on his back. Sondern es hatte einfach mit dem zu tun, wer auf ihm saß. The same thing with us. Und genauso ist es bei uns. We are that little donkey. Wir sind dieser kleine Esel just, da. Wow! Yeah! Look at me! Wow, schaut mich an. I'm something. An. Ich bin jemand. Like you're nothing. Nein, nicht. It says it, the adequacy is from God. Es heißt hier, dass die Tüchtigkeit von Gott kommt. It's God who's with me. Es ist Gott, der mit mir and ist. Even in my strangest times, selbst wenn ich die seltsamsten Gedanken as habe, we look back, wenn wir jetzt zurückblicken, God still used us. Gott hat uns dennoch benutzt. And he still uses us. Und er verwendet uns noch immer. But how much more, aber um wie viel mehr, when we walk in grace. Wenn wir in der Gnade wandeln. And I love this picture of the veil. Und ich mag dieses Bild des Schleiers. Because it's a covering. Weil das ist doch ein Schutz, eine Bedeckung. It's between me and the Lord. Es ist eine Bedeckung zwischen mir und dem Herrn. I don't want people to see a glory that fades. Ich möchte nicht, dass Leute eine Herrlichkeit sehen, die verblasst. I just want to take it to the Lord. Ich möchte es einfach vor den Herrn hinlegen. Just me and him. Einfach ich und er. And I want to receive mercy. Ich möchte Barmherzigkeit empfangen. And I want to renew my heart. Ich möchte mein Herz erneuern. And I want to walk with him again. Ich möchte wieder mit ihm wandeln. Let's look at verse 16 again. Schauen wir nochmals den Vers 16 an. Whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. But we all, wir alle aber, with unveiled face, schauen mit aufgedecktem Angesicht, beholding as in a mirror the glory of the Lord, die Herrlichkeit des Herrn an, are being transformed into the same image from glory to glory. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Just as from the Lord, the Spirit. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. No veiled face before the Lord. Kein verschleiertes Gesicht vor dem Herrn. Looking into his perfect law. Einfach in sein perfektes, vollkommenes Gesetz schauen wir hinein. I have the battery pack of mercy. Ich habe hier diesen Akku der Barmherzigkeit. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. For all the foolishness. Für all die Dummheit. And I can just continue to look. Und ich kann einfach da fortfahren. I don't have to veil my face before the Lord. Ich muss mein Gesicht nicht verschleiern vor dem Herrn. Because there's mercy. Weil es Barmherzigkeit gibt. And we continue beholding as in a mirror. Und das heißt, wir schauen wie in einem Spiegel. The glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn. And that glory comes through the revelation of his mercy and his grace. Diese Herrlichkeit kommt daher, seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu sehen. Are being transformed into the same image from glory to glory. Und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. It's interesting when I'm under the law. Das ist interessant, wenn ich unter dem Gesetz stehe. I have impotent seed. Dann habe ich unfähigen Samen. Yeah. I can't impart life. Ich kann kein Leben weitergeben. It's moral light. Das ist wie moralisches Licht. Versus spiritual light. Gegenübergestellt dem geistlichen Licht. Moral light is something outward. Moralisches Licht, das ist etwas Äußerliches. But it's not something inward. Aber es ist nicht innen drinnen. Flip over to Romans chapter 2 for just a moment. Blättert mal kurz zum Römer 2. The glory of the law is something I can manufacture outwardly for a season. Die Herrlichkeit des Gesetzes, die kann ich eine gewisse Zeit nach außen hin and aufrechterhalten. There's definitely some glory there. Und da gibt es sicherlich auch eine gewisse Herrlichkeit darin. But it fades. Aber sie vergeht. Look at Romans 2:28. Schaut euch einmal an, Römer 2:28. For he is not a Jew who is one outwardly. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Nor is circumcision that which is outward in the flesh. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch but Beschneidung. He is a Jew who is one inwardly. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. And circumcision is that which is of the heart. Und Beschneidung ist die des Herzens. By the Spirit, im Geist. Not by the letter. Nicht im Buchstaben. And his praise is not from men. Und sein Lob kommt nicht von Menschen. But from God. Sondern von Gott. Wow. Glory to glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, unveiled before the Lord, aufgedeckt vor dem Herrn, walking in the Spirit, wir gehen im Geist. I'm not interested in pleasing men, ich interessiere mich nicht dafür, anderen Menschen zu gefallen, though I honor men, obwohl ich andere Menschen ehre. 1 John 4:20. 1. Johannes 4:20. Says, how can you say you love God if you don't love men? Da heißt es, wie kannst du sagen, du liebst Gott, wenn du andere Menschen nicht liebst? You can say the same thing. How can you honor God if you can't honor men? Und dasselbe kannst du sagen von der Ehre. Wie kannst du Gott ehren, wenn du andere But Menschen nicht ehrst? Living for the praises of men. Aber ich lebe nicht, um von den Leuten gelobt zu werden. I'm living for the praise of God. Ich lebe für das Lob Gottes. Look at Matthew chapter 23 real quick. And we'll Schau dir ganz close. Schnell Matthäus 23 an. It's an inward life in the Spirit. Da ist die Rede von einem Leben in uns drinnen Matthew durch den Geist. Matthew 23, verse 25. Zwar Matthäus 23, Vers 25. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! You clean the outside of the cup, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers and of the dish, und der Schüssel, but inside they are full of robbery and indulgence. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers. And of the dish, so that the outside of it may be clean also. Damit auch sein Auswendiges rein werde. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! You who are like whitewashed tombs, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, which on the outside appear beautiful. Die von außen zwar schön scheinen. This is religion. Das ist Religion. It's an outward display. Es ist was Äußerliches. It's moral light. Moralisches Licht. There's a degree of glory. Es gibt einen gewissen Grad an Herrlichkeit. But it's not coming by beholding his face. Aber es kommt nicht, indem wir sein Angesicht erblicken. It's not reflected. Da wird nicht wiedergespiegelt. I'm not unveiled before the Lord because of mercy. Ich bin nicht aufgedeckt vor dem Herrn wegen seiner Barmherzigkeit. If I don't go before the Lord with mercy, wenn ich nicht vor den Herrn trete in dieser Barmherzigkeit, His glory will condemn me. Dann wird mich seine Herrlichkeit verdammen. His word will condemn me. Sein Wort wird mich verdammen. If I unveil myself, wenn ich mich selbst da bloßlege, and mercy is plan B, und die Barmherzigkeit ist, kommt nur an zweiter Stelle, and I stand there before the Lord, und ich stehe da vor dem Herrn, I will be consumed. Werde ich da verzehrt werden. No flesh will glory in his presence. Kein Fleisch wird sich in seiner Gegenwart rühmen. But wait a minute. Aber Moment mal. There's mercy. Es gibt Barmherzigkeit. And there's a mercy seat. Und es gibt einen Stuhl der Barmherzigkeit. In Hebrews 4:16 we come boldly. In Hebräer 4:16 heißt es, wir kommen voller Mut before dorthin. Before the throne of grace to receive mercy. Vor den Gnadenthron, um Barmherzigkeit zu empfangen. First we receive mercy. Zunächst empfangen wir die Barmherzigkeit. First we get in touch with plan A. Zuerst müssen wir uns um die erste Sache kümmern. Lord, it's me. Herr, ich bin. Have mercy on me. Hab Barmherzigkeit mit mir. I can't think of anything I've done wrong, but that's okay. I've done hundreds of things wrong unconsciously. Ich habe so viele Sachen falsch gemacht, unbewusst auch. Just flood me with mercy. Überflute mich mit Barmherzigkeit. Oh, it feels great. No condemnation. Keine Verdammnis. Oh, praise the Lord for the blood. Preist den Herrn für das Blut. Thank you for the cross. Danke für das Kreuz. Oh, let it flow on me. Thank you. Cleanse my heart. Lass das über mich fließen. Reinige mein Herz. Oh, praise you. Ich preise dich. Now I can find grace. Jetzt kann ich Gnade finden. Receive mercy. Und Barmherzigkeit empfangen. And then find grace. Und dann Gnade finden. But they clean the outside. You look beautiful on the outside. Aber sie reinigen nur außen. Sie But schauen inside außen gut aus. They are full of dead men's bones. Aber das Inwendige, das ist wie von Totengebeinen wow, gefüllt. Look at this. Isn't this beautiful? Have you ever seen such wonderful flowers? Habt ihr noch nie so schöne Blumen gesehen? What is this, Daddy? Was ist denn das, is Papa? Is this a garden? Ist das ein Garten? Well, kind of, son. Ja, so in etwa. And what's the beautiful rock there? Und was ist das für ein schöner Felsen It's a nice dort? Rock. Look at all the flowers. Schau dir die ganzen Blumen an. And why does it say rest in peace, Daddy? Und warum heißt es Ruhe in Frieden? Well, Papa. Son. Nun, Sohn. Right underneath you. Weil genau unter dir da. About 2 meters down. Vielleicht 2 Meter unter dir. There's a dead person. Da liegt ein toter Mensch. There's bones down there. Da liegen Knochen und Beine, Gebeine. You mean like they're They're like flesh and bones? Du meinst so Fleisch no, und Knochen? The flesh has rotted away. Nein, das Fleisch, das ist schon verrottet. But why is it so deep, Daddy? Aber warum ist das so tief unten, so Papa? It doesn't stink, son. Na, damit das nicht so stinkt, Sohn. So that the bones can just be down deep part of the earth and not surface through a brainstorm or something. Na, einfach, dass die Knochen da ganz tief unten bleiben in der Erde und nicht irgendwie nach oben geschwemmt werden durch irgendwas. Dead men's bones. die Knochen von Toten. Jesus said, this is what some religious people are like. Und Jesus sagt, so sind manche der religiösen Menschen. It's outward. Das ist nur außen. It's manufactured. Das ist einfach erzeugt. But it fades so quickly. Und das vergeht so schnell. And the Christian falls into it. Und auch ein Christ kommt in we diese begin to manufacture. Hinein. Du fängst an, etwas zu bewerkstelligen. We know the system. Wir kennen ja das System. We know the exercise. Wir kennen die Übungen. We know the songs. We know how to lift our hand. Wir kennen die Lieder. Wir wissen, wie wir die Hände heben and sollen. And the glory is fading. Und diese Herrlichkeit the vergeht. Joy is not there. Die Freude ist nicht the mehr peace da. Is not there. Der Friede ist nicht mehr okay, da. Okay, let it fade. Okay, es soll vergehen. Let it fade. Just lass es einfach vergehen. Cover your face and go before the Lord. Bedeck dein Gesicht und geh zu dem Herrn. Go to God with it. Geh zu Gott mit dem. Don't come with fading glory. Komm nicht mit einer vergänglichen Herrlichkeit. What's wrong with you? Was ist los mit dir? Oh, you know, Christian life. Weißt du, christliches yeah. Leben. I'm in a tough time. Oh, ich hatte eine schwierige Zeit. That's faded glory, son. Das ist eine vergängliche go Herrlichkeit. To the Lord. Geh zum Herrn. With an unveiled face. Und so ein aufgedecktes Angesicht haben. Go to him for mercy. Geh hin und hol die Barmherzigkeit. Whatever has happened. Was auch immer geschehen ist. Don't get weary, there's mercy. Sorg dich darum nicht, da gibt es Barmherzigkeit. Yeah, but you don't know me. I've really blown it. Ja, aber du weißt, du kennst mich ja nicht. Ich habe das wirklich vermasselt. No, there's a mercy seat. Es gibt einen Barmherzigkeitsstuhl. No, it's over. Nein, no, es I ist quit. Vorbei. Nein, ich höre auf. I'm leaving. I'm gone. Nein, ich gehe weg. Ich höre auf. I quit. Ich höre auf. I don't do this anymore. Ich mache das nicht mehr. I'm fed up with this. It doesn't work. Ja, das reicht mir. Es right? funktioniert it nicht. Doesn't work that way. Ja, of course. Genau, so funktioniert es nicht. Sicher you nicht. You cannot manufacture this. Du kannst es nicht selbst bewerkstelligen. And it's interesting. Und das ist interessant. That people who quit, nämlich dass Leute, die dann aufgeben, are just as great a testimony. Die sind ein genauso großes Zeugnis. As people who continue. Wie die Leute, die weiter fortfahren like darin. A car that goes on gasoline. Ein Auto, das einfach vom Benzin fährt. Is a testimony. Das ist ein Zeugnis. It goes. Look at it. Das fährt, schau mal. And when it runs out of gas, und wenn dann kein Benzin mehr da ist, it was a testimony. Dann war es auch look, ein Zeugnis. Schau, it doesn't run anymore. Schau, es fährt nicht you mehr. See that? Siehst du das? Needs gas. Braucht Benzin. And when people quit, und wenn Leute aufgeben, it's a testimony. Dann ist das ein Zeugnis. That it has to be the Lord. Dass es vom Herrn kommen it muss. Has to be from glory to glory. Es muss von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geschehen. If you try to keep your glory, wenn du versuchst deine Herrlichkeit zu behalten, did you see me? Hast du mich gesehen? I really blessed people. Ich habe wirklich Leute gesegnet. I never knew I could bless people like that. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich andere Leute so segnen kann. Wow. I gotta think about this one for a while. Denke mal drüber nach. Hey, can you get me the tape? I gotta listen to myself about 20 times. Oh, kannst du mir die Kassette besorgen? Ich muss das jetzt 20 Mal anhören, was ich da gesprochen habe. I was good. Ich war gut. You got the tape on me playing and singing? I gotta hear myself. Ich muss mich selbst hören. Ich muss mir das anhören, was ich da gesungen habe. Did anybody get a picture of me on the street? Hat jemand da ein Foto gemacht von mir auf der Straße? I mean, I was good. I mean, God used me. Ich war wirklich gut. Gott hat mich da verwendet. Keep thinking like this, and your glory is going to fade. Wenn du weiter so denkst, dann wird deine Herrlichkeit vergehen. Because we go from glory to glory. Weil wir von einer Herrlichkeit zur nächsten from gehen. From dependence to dependence. Von Abhängigkeit zu Abhängigkeit. We don't try to bottle the glory. Wir versuchen nicht, die Herrlichkeit irgendwie einzupacken. Figure out how we did this. Und uns dann überlegen, wie haben wir how das geschafft? Did I do that? Wie habe ich das geschafft? You didn't do it. Nein, du hast das nicht gemacht. God did it. Gott hat es gemacht. We go from glory to glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit and we are transformed. Wir werden verwandelt. But the Pharisee, aber der Pharisäer, and all of us can be Pharisees, alle von uns können Pharisäer sein. We get deceived into thinking, wir werden dann getäuscht und wir that denken, starts in here. Das fängt da drinnen an. And I'm producing this. Und ich mache das. And we don't consciously think that. Wir denken zwar nicht bewusst so, but as soon as you point a finger at somebody, aber sobald du mit dem Finger auf jemanden zeigst, and think, why aren't you more like me? Und dir denkst, ja, warum bist du nicht mehr so wie ich? What did you say? Was hast du gesagt? Look at them. Na, schau dir they an. Don't know how to work. Die wissen nicht, wie man arbeitet. Schau dir das an. Come on, wait a minute. What do you? Na, Moment mal. You want them to be like you? Du möchtest, dass die so sind wie du? Yeah. Ja. You don't want them to be like the Lord? Du möchtest nicht, dass der so ist wie der Herr? What's the difference? Wo ist der Unterschied? Wow. You're going to experience fading glory. Du wirst die vergängliche Herrlichkeit erfahren. You don't have to worry about people. Du musst dich nicht um andere Leute sorgen. When you see someone and you know they're in the flesh, wenn du jemanden siehst und du weißt, dass der im Fleisch geht, worry about them. Dann kümmere dich nicht darum. The glory fades. Die Herrlichkeit vergeht. It always fades. Sie vergeht immer. I've seen the most arrogant Bible teachers. Ich habe die unglaublichsten, arrogantesten Bibelschullehrer gesehen. The most incredibly proud, unglaublich stolz. Students that I went to Bible college with, Studenten, mit denen ich auf die Universität gegangen bin, who were so smart, und die waren so klug, and so talented, und so talentiert, and so aggressive, und so aggressiv. And I just thought, I don't get this, God. Und ich habe mir gedacht, dass ich habe das nicht, Gott. Everything about them is contrary to what you read in the scripture. Alles bei ihnen ist eigentlich gegen das, was da in der Schrift steht. But there's glory there. Aber es gibt Herrlichkeit dabei. Somehow. Irgendwie. For a little while. Für eine kurze Zeit. And all those people, I can give you names. Und all diese Leute, und ich kann euch die Namen nennen. I can give you nennen. A list of names. Ich könnte euch eine Liste von of Namen those geben. Those people who don't even believe the Bible is God's word anymore. Von diesen Leuten, die nicht mehr glauben, dass Gott die Bibel verfasst hat. Because when the glory begins to fade. Weil wenn diese Herrlichkeit vergänglich and ist, you don't plug into mercy, und du dich nicht da anschließt an die Barmherzigkeit, and you can't get mercy unless you are fully aware that you are nothing. Und du kannst diese Barmherzigkeit nicht empfangen, wenn du dir nicht voll bewusst bist, dass du nicht nichts bist. That you are guilty. I am dass du guilty. Schuldig bist. Ich bin schuldig. I'm guilty of being a Pharisee. Ich bin schuldig, ein Pharisäer zu sein. Forgive me, God. Vergib mir, Gott. Fine, let's move on. Fine, gehen wir weiter. And you come back to service and someone says, und du kommst wow, wieder zum Gottesdienst thank you for your life. Und jemand sagt dir, danke für dein Leben. You're thinking inside, du denkst dir drinnen, praise the Lord, because I am a Pharisee. Preis den Herrn, weil ich bin ein Pharisäer. Naturally speaking, but I just got mercy. Im natürlichen Sinn, aber ich habe gerade Barmherzigkeit empfangen. I just went from glory. Ich bin von einer Herrlichkeit to glory, zur nächsten Herrlichkeit gegangen. To glory. Wieder zur Herrlichkeit. And between every step of glory is mercy. Und zwischen jedem Schritt der Herrlichkeit gibt es Barmherzigkeit. There's a song that says, "When the music fades." Es gibt ein Lied, das heißt, wenn die Musik ausklingt. We can just change it. When the glory fades. Und wir wollen das kurz ändern. Also wenn die Herrlichkeit ausklingt. When your glory fades. Wenn deine Herrlichkeit ausklingt. Just pull down the veil. Dann zieh einfach den Schleier runter. Between you and the church. Just go, zwischen dir und der Gemeinde. And go to God. Und geh zu Gott. And just cover it. Cover the fading glory. Und bedecke einfach diese vergehende Herrlichkeit. Don't walk around with a puss on your face. Und geh nicht so herum mit so einem Blick. Like a raisin. So wie eine Weintraube, eine saure. You got fading glory, huh? Ah, bei dir vergeht die Herrlichkeit nicht mehr. Bad case of fading glory. Ja, ein Fall von vergehender Herrlichkeit. Let's just pull the veil down here. Ah, wir wollen einfach da den Schleier runterziehen. Why don't you just have a private time with the Lord? Und warum hast du nicht ein paar Minuten Zeit mit dem Herrn? We'll just cover this, because God's just a covering God. Wir wollen das einfach bedecken, weil Gott sagt, cover this right here. Bedecke das so. Go to the Lord and there's mercy. Es gibt da Barmherzigkeit. And that's how it is. Und genau so ist this es. Is the life we live. Und das ist das Leben, das from wir glory leben. To glory. Von Herrlichkeit zu and Herrlichkeit. And there's no condemnation for fading glory. Und es gibt keine Verdammnis für vergehende Herrlichkeit. There's just a lot of consequence if I continue in it. Es gibt einfach sehr viele Konsequenzen, wenn wir darin weitergehen. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you today. Danke heute. For mercy upon mercy. Für Barmherzigkeit über Barmherzigkeit. Glory upon glory. Von Herrlichkeit über Herrlichkeit. Thank you today that danke we heute, are not like Moses, dass wir nicht so wie der Moses sind, who had to veil himself. Dass ich bedecken musste. We have mercy. Wir empfangen Barmherzigkeit. We have grace. Wir haben Gnade. We have Jesus Christ. Wir haben Jesus Christus. We have the blood that covers. Wir haben auch das Blut, das uns bedeckt. Thank you today, Lord. Danke dafür heute, Herr. Father, I just pray that. Und Vater, ich bete einfach. Our time is short. Unsere Zeit ist kurz. World events are escalating. Die Dinge in der Welt, sie, ja, sie gehen voran. War is coming. Es wird immer ärger. Krieg kommt. One way or another. Auf die eine oder andere Weise. And Father, we pray that if this is the year you return. Und Vater, wir beten, wenn dieses Jahr das Jahr deiner Wiederkehr ist. We want to go out in glory. Dann wollen wir hinausgehen in Herrlichkeit. Through your mercy. Durch deine Barmherzigkeit. We pray for the city. Wir beten für die Stadt. And Lord, we pray that you would help us to to share our faith in every way we can. Herr, wir beten, dass du uns hilfst, unseren Glauben einfach weiterzugeben, auf jede nur erdenkliche Weise. We ask in Jesus' name. Wir bitten dich das in Jesu Namen. Amen. Amen.